Hallo liebe Etagenfans. Diese Folge hängt schon ein bisschen zurück, weil wir ein bisschen vorproduziert haben während der Corona-Zeit, die natürlich jetzt auch immer noch anläuft. Deswegen kann es gut sein, dass Dinge, die da drin miteinander diskutiert worden sind, etwas inaktuell sind oder leider jetzt gerade wieder aktuell werden. Wir sprechen ein bisschen darüber, wie es uns geht während der Corona-Zeit, kommen aber relativ schnell auch wieder zu unseren üblichen Themen. Wir hatten uns das zwischendurch als so eine Art Spezial überlegt, reihen das aber jetzt einfach in die Reihe Ping-Pong mit ein, weil wir uns einfach gedacht haben, okay, dass wir dann sonst noch zu viele Spezials einfach haben und es doch einfach schön wäre, wenn einfach eine Folge veröffentlicht wird und wir nicht 150 verschiedene Spezial rein haben. Deswegen nun viel Spaß mit dem nächsten Ping-Pong mit ganz verschiedenen schönen Themen. Viel Spaß! Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Willkommen zu unserer ersten Ausgabe einer Sondersendung. Ich hätte jetzt gern so einen Ticker mit plus, plus, plus, Breaking News, plus, plus, plus. Und dann steht da drin, Etage 13. Jetzt auch öfters mal unregulär. Keine Ahnung, wie wir es hier nennen wollen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen schön zusammengezimmert. Es ist wieder eine WhatsApp-basierte Folge, weil dann Thorsten, wollte ich gerade sagen. Thorsten, mein lieber Podcast-Freund, den ich sehr gut kenne, Thorsten. Nein, weil Steffen und ich es trotzdem nicht hinkriegen, uns ein paar Mal hinzusetzen. Man glaubt gar nicht. Ne? Diese Kinder und Steffens High Society Life, oh, da kommt man. Das schaltet sich nicht einfach von heute auf morgen ab. Und abschalten ist gerade so das richtige Thema, denn wir wollen versuchen, ein bisschen häufiger kürzere Episoden rauszuhauen. Das ist jetzt ein Versprechen, das wir wahrscheinlich nicht halten werden. Und Zukunftsbasti wird dafür sorgen, dass er sich selber auf ins Gesicht schlägt für diese hundertste Versprochenheit. Versprechung. Hilfe. Ja, ich glaube, ich erzähle nichts Neues, dass wir gerade unter einer schwierigen Situation sind. Uns hat es ja auch im Endeffekt während der Star Wars Aufnahme so ein bisschen erwischt, der letzten WhatsApp-Folge. Da kam dann irgendwann der Coronavirus. Steffen hat dazu auch schon ein bisschen was gesagt. Ja, also ist nichts Neues. Die Welt, wie ihr sie kennt, ist ab diesem Tondokument eine andere. War unser wichtigstes Anliegen noch Anfang des Jahres zu gucken, wie wir den Silvesterspeck loswerden. Heißt es jetzt Kampf, harter Kampf ums Überleben. Denn die Corona-Krise, wird sie jetzt gern getitelt, hat von uns Besitz ergriffen, denn der Coronavirus hat sich weltweit verbreitet. Ein Virus, der dafür sorgt, dass man in einer Atem vor allem in den Atemwegenbereichen Probleme kriegen könnte. Ich fasse das jetzt alles wirklich sehr umgangssprachlich zusammen, weil ihr seid alle sehr viel mehr informiert und man muss es jetzt auch nicht in die Länge ziehen, weil die meisten wissen dann schon Bescheid, gehe ich einfach stark davon aus. Und ja, es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man so Bürohengste ist, wie zum Beispiel ich, Homeoffice zu machen und das heißt, den ganzen Tag lang mit Frau und Kind zu Hause abzuhängen. Hilfe! Hilfe! Und wir haben uns folgendermaßen überlegt, um euch ein bisschen abzulenken oder auch vielleicht Tipps zu geben, was man so machen könnte, während, ob es nur Homeoffice, Isolation, ne, was auch da draußen gerade rumfleucht, nämlich das Kontaktverbot, was wir jetzt hier bundesweit zurzeit haben, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier aufnehme. Es ist der 25.3. Da ist es so, dass wir das Kontaktverbot draußen haben und das bedeutet, Ansammlungen von größer als 2 Personen sind verboten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ausnahmen sind Familien, also ich darf zum Beispiel mit meinem Sohn und meiner Frau, darf ich auch zusammen rausgehen. Genau. Das ist in anderen Bundesländern nochmal unterschiedlich. Ich bin jetzt hier in NRW. Ich weiß, dass es, glaube ich, in Hessen gleich ist, weil ich auch vor kurzem noch in Hessen war. Da komme ich aber in einer anderen Folge mal dazu. Und wir haben uns Folgendes überlegt. In diesen Episoden machen wir immer 2 Themenblöcke auf. Ein Thema bestimmt der eine und das andere Thema der andere. Und dann machen wir einen Strich unter diese Episode. Und ich hoffe, wir 2 Schwafelköppe werden das dann nicht so ausfransen lassen. Wir sind dafür bekannt. Hört euch nun mal die Star Wars Folge an. ich würde mit meinem Thema eigentlich anfangen wollen, aber der liebe Steffen hat mich so geteasert oder geteased mit, bei mir wird es klar sein, was für ein Thema ich nehme, dass ich mir gedacht habe, so, hä? Also entweder bin ich gerade dumm, ich habe irgendwas nicht mitbekommen bei Herrn Thorsten Liebschner, meinem guten Podcast-Freund, den ich schon jahrelang kenne, irgendwas habe ich nicht mitbekommen. Und deswegen würde ich gerne, Steffen, dich vorziehen und dich fragen, Steffen, was hast du uns allen anzubieten? Und jetzt nicht im heißen Brei rum, jetzt sag's endlich, weil ich wirklich seit gestern überlegt habe, woher soll ich wissen, was bei Steffen jetzt das nächste Thema ist? Oder aber es ist einfach Coronavirus. Das wäre jetzt mein einer Good Guess. Ich kann dann schon mal voraussagen, in meinem Thema wird es dann eher um Ablenkung gehen, nur eine ganz bestimmte und eine ganz bestimmte Mediumform. Das schon mal für später. Steffen, der Ball liegt bei dir. Hallo Basti, hier ist der liebe Thorsten. Ich freue mich auf diese neue Ausgabe. Wie kann man denn Steffen mit Thorsten verwechseln? Das ist aber auch noch nicht gehört. Also ich habe so manchmal das Phänomen, dass ich Sven mit Jens verwechsel, zum Beispiel. Ja. Oder Matthias, Tobias, könnte man auch noch verstehen, ja, wie es die beiden Herren von der Medienkuh früher getan haben. Und das heute immer noch als Running Gag nutzen. Aber wie kommst du denn auf Thorsten? Was hast du denn gerade mit dem Thorsten zu tun, dass du den Namen noch intus hattest? Zur Themenaussicht. Also auch erstmal von mir ein großartiges Hallo in die Runde. Wer auch immer uns da immer zuhört. Zur Themenauswahl. Hast du ja gesagt, jeder schlägt ein Thema vor und dann sprechen wir so drüber und ich soll jetzt mal den Anfang machen, weil ich irgendwas angeteasert habe. Also du hast recht, Coronavirus wird nicht sein. Also das kann ich gleich mal wegnehmen. Das, wie gesagt, unser Auftrag hier, das hatte ich auch schon in der letzten Episode gesagt, ist ja so ein bisschen eher der zu unterhalten. Da das Thema natürlich am Rande wird das natürlich immer wieder stattfinden, weil wir sicher jetzt in dieser Ausgabe, in der wir hin und her uns Nachrichten schicken, nicht von dem Thema wegkommen, weil es halt im Moment unser Leben ein Stück weit beeinträchtigt. Aber wir hoffen einfach mal das Beste, dass keiner von uns beiden da irgendwie näher in Berührung mitkommt mit dem Virus. Und wie gesagt, ich versuche das Möglichste zu tun, eben das nicht zu dass das nicht passiert, weil ich versuche, so gut es geht, zu Hause zu bleiben. Und wenn ich dann mal draußen bin oder dann doch nochmal auf Arbeit bin, dann halt den gewissen Sicherheitsabstand zu wahren. Soll das gar nicht jetzt groß das Thema hier sein. Die Leute wissen eigentlich, wie sie sich zu verhalten haben, beziehungsweise können es nachgucken. Da gibt es andere Quellen, andere Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel einen Podcast zu dem Thema. Das wäre jetzt fast schon die Podcast-Empfehlung, obwohl ich den noch nicht gehört habe. Deswegen weiß ich jetzt auch gerade den Titel nicht genau, aber ich glaube, es ist vom Norddeutschen Rundfunk. Vielleicht kannst du das ja gerade nochmal validieren und das nochmal nachschieben, den Titel. Weil wenn ich das jetzt hier während dieser Aufnahme mache, ist das auch ein bisschen blöd. Kam mir jetzt nur gerade so während des Sprechens als Idee. Genau, da gibt's also, da gibt's wohl einen Podcast und der erscheint auch täglich und schreibt auch immer das Neueste oder erzählt das Neueste zu dem Thema. Ist ein Virologe, der das macht. Also auch einer, der sich damit auskennt. Von daher, ja, soll es das jetzt von meiner Seite erstmal zu dem Thema gewesen sein. Ja, was könnte das Thema sein, was ich angeteasert habe? Also ich gebe jetzt nochmal so kleinen Hinweis. Nicht, dass du das jetzt raten musst in der nächsten Nachricht. Ich löse es gleich auf. Aber einfach jetzt für dich nochmal kurz so die nächsten zwei, drei Momente zu überlegen, was könnte es sein als Tipp. Seit dessen Ankündigung freue ich mich darauf. Wie Bolle. Ja. Es ist natürlich die zweite Staffel von Masked Singer. Nein, das ist nicht mein Thema. Obwohl es durchaus Thema sein könnte, es beschäftigt mich auch dieses Mal wieder. Also tatsächlich, ja, ich verfolge es wieder. Zumal es ja einen Kandidaten gibt, nämlich das Faultier. Jetzt bringe ich halt doch kurz noch ein anderes Thema mit rein, aber nur ganz kurz, wie gesagt, so genau will ich da jetzt gar nicht, will ich das gar nicht weiter vertiefen. Ja, das Faultier ist so ein Kandidat, wenn sich das bewahrheiten würde, was da relativ weit vorne bei den, oder ganz vorne bei den Vermutungen ist, wer dahinter sein könnte. Uiuiui, das wäre tatsächlich so ein gewisser TV-Moment. Aber ja, lass uns mal überreichen. Also seit der gestrigen Sendung, du hast schon gesagt, heute ist der 25. Also ich antworte dir auch noch am 25. Gestern war der 24. Da komme ich gleich noch hin. Da seit der gestrigen Sendung bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich Raab sein könnte, weil gestern klang er wirklich sehr anders. Lass uns mal überraschen. Ich habe jetzt keinen gespoilert, bis das Ding rauskommt, ist der Masked Singer rum. Ja. Deswegen vermute ich es einfach mal. Und selbst wenn, also die, die es gucken, die wissen, dass unter dem, es ist ja auch nicht gespoilert, weil ich weiß es ja letzten Endes nicht. Also es ist ja nur die Vermutung, die auch schon mehrfach geäußert wurde, dass es Raab sein könnte. Ja. Lustigerweise war gestern Luke Mockridge dabei, der auch schon vermutet wurde. Aber egal. Nein, also Masked Singer wäre es nur knapp geworden, mein Thema für diese Episode. Könnte ich mir dann für den nächsten nochmal aufheben, denn dann ist das Ganze rum. Dann kann man auch über alle anderen Kandidaten sprechen. Deswegen jetzt ein anderes Thema. Und ich habe gerade schon noch mal den 24. erwähnt und den habe ich auch schon in der letzten Episode, in meiner letzten Nachricht erwähnt. Es ist natürlich Disney Plus. Das kann nur das Thema sein, diese Ausgabe. Ganz ehrlich, da geht nichts anderes drüber. Ja, in der letzten Episode habe ich das schon erwähnt, aber eben im Zusammenhang mit Star Wars. Da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen auf Star Wars, sondern ich würde das Ganze mit einem weiteren kleinen Rätsel, weil ich weiß ja, du magst Rätsel, beginnen. Und zwar, was vermutest du, worauf habe ich mich am meisten gefreut bei Disney Plus? Ja, ein kleines Rätsel am Anfang. Nein, das kann ich schon mal auflösen. Es ist nicht The Mandalorian, ja, obwohl ich der Serie trotzdem ja, sehr spannend entgegengeblickt habe und es auch weiterhin tue, weil sie ja hier jetzt Woche für Woche erscheint. Tatsächlich ist das eingetreten, was ich schon vermutet habe, dass gleich die zweite Episode hinterherkommt. Wenn die erste Episode auf ProSieben gezeigt wird, dann lassen sie natürlich online jetzt nicht nur die erste stehen, weil das wäre ja dann kein Grund, das sofort abzuschließen, sondern da gibt es dann natürlich noch gleich die zweite hinterher. Noch nicht geguckt, weil ich was anderes gucke. Und zwar, was könnte es sein? Kann ein größerer Begriff sein. Also kann das Ganze umschließen. Aber naja, ich will ja jetzt gar nicht, zu sehr in die Irre führen. Aber wir raten ja im Moment sehr gerne. Ne? Siehe Masked Singer und so weiter und so fort. Was ist es? Auf was habe ich mich am meisten gefreut? Und gleich noch Anschlussfrage. Hast du Disney Plus auch abgeschlossen? Ich meine, du hast zwar gesagt, du hast The Mandalorian gesehen, das hast du in unserer letzten Episode am Ende noch gesagt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob du es auf ProSieben geguckt hast. Sehr wahrscheinlich, gehe ich davon aus, weil wenn es einmal im Free TV kommt, wirst du es da geguckt haben wahrscheinlich. Entschuldigung, mir stößt gerade was auf. Was jetzt nicht heißt, dass du unbedingt Disney Plus direkt abgeschlossen hast. Also deswegen nochmal meine Frage an dich. Hast du es abgeschlossen? Wirst du es abschließen? Und falls ja, was ist das, was dir am meisten gefällt bei Disney Plus? Oder auf was du dich am meisten freust? Ja. Also Fragen über Fragen. Ich freue mich über rege Anteilnahme. Bis dann. Sorry, Steffen. Ne? Also da musst du dir echt einfache Rätsel einfallen lassen. Das ist natürlich ganz klar, warum du dieses Disney Plus bestellt hast. Wegen Descendants, die Nachkommen auf Deutsch. Descendants, die Nachkommen, das dreht sich um, ich glaube, die Nachkömmlinge von Jafar und von ein paar der anderen anderen Villains. Da gibt's ja, glaube ich, jetzt im Moment auch so ein Spiel oder so eine Serie. Ich glaube eher so ein Spiel, wo du halt die Verbrecher spielen kannst. Und Descendants ist ja auch ein absoluter Knallerfilm von 2015, ne? Wenn man sich die, ich kann es gerade nicht, weil ich am Handy bin, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann glaube ich, bricht die Aufnahme ab. Aber ich weiß, dass schon der Hauptdarsteller mir persönlich auch namentlich sehr gut gefällt. Prinz Ben. Und ich glaube, diese Nachkommen der Verbrecher, unserer typischen Liste, Bösewichte, ich sag mal Verbrecher, das klingt viel härter, die gehen halt zusammen zur Schule und hängen da ab und erleben krasse Abenteuer. Da habe ich sofort gedacht, Mensch, Steffen, das muss es sein. Das ist der Grund für Disney Plus. Also, würdest du deinen anderen sehen? Also, Entschuldigung, die Realverfilmungen, naja, oder alte Filme. Das ist übrigens mein Sohn, Prinz Ben. Dann die alten Serien, Darwin, Dagomir, Bärmann und sowas. Also bitte dich, Entschuldigung, damit geben wir uns ja nicht ab, ne? Nee. Und was ist mit Star Wars? Ja, da haben wir jetzt in der letzten Folge drüber gesprochen. Star Wars, sind beide keine großen Star Wars-Fans. Und der Mandalorian jetzt mal. Also, ne, um ganz mal vom Thema Hype weg. Also ich glaube Descendants, das ist das Ding, Steffen. Ich glaube Descendants, wirklich. Das ist der Film, weswegen du dir Disney Plus besorgt hast. Habe ich recht? Ich wusste schon immer, im Rätselknacken bin ich perfekt. Hallo Basti. Naja, wenn du so gut im Rätselraten bist, dann hätte ich gerade ein weiteres Rätsel für dich. Wer ist denn bitteschön der Vorfahre? Oder also von wem ist denn der Prinz Ben dann der Nachfahre, wenn die alle Nachfahren von Shogun sind? Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Da müsstest du mich mal ein bisschen aufklären. Ich weiß, dass es das gibt. Also ich weiß, dass es da einen Film gibt und auch eine Serie. Ich weiß es jetzt, das weiß ich wiederum nicht ganz genau. Aber Descendants ist noch nicht so an mich gegangen. Dann eher das von dir erwähnte Spiel. Fand ich sehr interessant so in seiner Beschreibung. Das Spiel heißt Villainous. Wie spricht man das dann aus auf Englisch? Also schurkig quasi übersetzt. Gibt es auch schon auf Deutsch einen Erweiterungspack und demnächst, glaube ich, noch ein weiteres. Ja. Aber leider auch noch nicht dazu gekommen zu spielen, aber jetzt in nächster Zeit vielleicht habe ich mal die Zeit dazu, da Kurzarbeit droht und ja, viel zu Hause bleiben. Also vielleicht ergibt sich da was. Also die Sentence war jetzt nicht so mein Grund für Disney Plus. Aber du hattest schon recht, es ist natürlich. Nee, The Mandalorian hatte ich ja auch schon ausgeschlossen. Das kann es auch nicht gewesen sein. Das hatte ich vorher ja schon gesagt, dass es das nicht ist. Was war es denn dann nur? Also es hat gewisserweise, nee, ich will jetzt, ach nee, kein Rätselraten mehr jetzt. Wenn du nicht Rätselraten möchtest, dann habe ich da jetzt auch keine Lust mehr zu. und sage es einfach plump, es sind natürlich vorrangig tatsächlich die guten alten Disney Afternoon-Serien. Und da hätte ich an dich jetzt die Frage, wenn wir noch kurz bei diesem Themenblock bleiben wollen. Was war denn deine Lieblings-Disney-Afternoon-Serie? Und jetzt kommt die besondere Herausforderung dabei. Es sollte auch eine sein. Jetzt mache ich hier schon wieder so viel Disney-Content. Aber gut, es ist leider jetzt gerade im Moment halt auch mit Disney Plus sehr, sehr, ja, sehr in meiner Reichweite, sagen wir mal so. Wir wollen ja eventuell am Freitag auch zusammen eine Folge aufnehmen, wenn alles klappt. Da wird das Thema Disney ja auch schon wieder, haben wir ja schon wieder schon so ein bisschen angeteasert, wird das da auch nochmal kurz stattfinden. Aufpassen, dass wir nicht zum reinen Disney-Podcast werden, Basti. Aber da machst du schon was gegen. Ich kenne ja dein Thema noch nicht. Deswegen, also jetzt an dich einfach nochmal die Frage, welche der Disney-Afternoon-Serien ist denn deine Lieblingsserie? Und jetzt nichts Schweiniges hinterher, weil ich im After sage, bitte, ja, nicht auf diesem Niveau, mein Freund. Das kannst du mit Ben machen. Ja. Ja, was macht er denn Afternoon oder so? Ja, wenn er sich in die Windel... Naja, gut, egal. Basti, it's your turn. Hallo Steffen. Yep, dazu kann ich was sagen. Und du hörst es am Klang meiner gedämpften Stimme. Der Kleine schläft. Das heißt, ich muss dann nochmal so ein bisschen leiser sprechen. Du kommst also in den Genuss des ruhigen Basti. Das kommt sehr selten vor. Aber es hat auch sowas Meditatives. Danke, dass du es jetzt aufgelöst hast. Ich war aber auch wirklich, ich war sehr sicher. Naja, meine zweite Wahl wäre wahrscheinlich die Disney Afternoon-Serien gewesen. Ich habe eine Vielzahl an, an Serien. Und du sagst natürlich recht einschränkend korrekt, es sollte auch eine von Disney sein. Wenn ich meine Lieblingsserie raussuchen müsste, dann weiß ich, dass die definitiv Disney ist. Jetzt ist die Frage, ist das eine Afternoon-Serie? Weil da bin ich gespannt, wie du die Definition herholst. Weil irgendwann kam diese Serie nur noch als Vorabendserie sozusagen vor. Und es ist Darkwing Duck. Ganz einfach. Darkwing Duck hat mich am meisten begeistert, weil er das Heldenthema aufgegriffen hat. Ein reiner Held war, der nicht immer so alles hinbekommen hat, der eine kluge Tochter hat und mit Quack-Bruchpiloten sogar Figuren, die in anderen wie DuckTales Formaten aufgetaucht ist. Das ist, glaube ich, jetzt auch gar nicht so großartig überraschend, dass Darkwing Duck mein Liebling ist. Ich versuche hier gerade übrigens was, jetzt manchmal kurz mal gucken, ob ich noch aufnehme. Ja, ich nehme noch auf. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich fand Darkwing Duck auch vor allem wegen den Gegnern toll. Das ist ja wie bei Batman. Bei Batman, im Endeffekt, Batman ist ja eigentlich gar kein so identifizierungswürdiger Charakter mit einem Milliardär, der einfach auf Rache aus ist, sozusagen, und deswegen Verbrecher bestraft. Sondern Batman, an wen denkt man bei Batman zuerst? An den Joker. Und an wen denkt man bei Darkwing Duck? Neben Darkwing Duck menschlich selber. Naja, an den ersten Gegner, auf den er getroffen ist, der, glaube ich, auch später gar keine Rolle mehr gespielt hat. Toro Bulba zum Beispiel. Das ist jetzt der Abseitige, dass ich das noch weiß. Das verdanke ich den Disney-Nachmittagen, aber vor allem die übliche Riege. Dazu gehört sowas wie der Liquidator. Ein aus Wasserelementen geborener Superschurke, der immer in Werbesprüchen gesprochen hat, sozusagen. Das war auch sehr witzig. Natürlich als Anti-Held, als Gegenteil zu Darkwing Duck gehört Fiso-Duck natürlich. Da sagt ja auch schon das Wort, wie der ist. Ja, und da gibt es noch Quackerjack als Anlehnung an den Joker, der mit klappernden Zähnen seine Gegner bezwungen hat. Ich möchte dich aber nicht ganz enttäuschen, weil du jetzt wahrscheinlich gedacht hast, na gut, Darkwing Duck, das ist jetzt aber auch nicht so. Ne? Also ich habe auch viel Captain Baloo geschaut oder die Rettungstruppe. Aber ich möchte eine anbringen, die, oder Bonkos natürlich, auch sehr schön. Ich möchte eine anbringen, die die alles ein bisschen ineinander vereint. Und zwar gab es irgendwann zwischendurch nachmittags mal ein Konglomerat, also ein Misch, eine Zusammenstellung von verschiedenen Serien. Und die nannte sich Raw Toonage. Lief auf Super RTL, glaube ich. Und das Coole war, Raw Toonage hatte neben, ich glaube, Bonkers kam noch vor ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht mehr weiß, war auf jeden Fall immer das Intro super geil. Und auch so die Zwischensequenzen, weil das irgendwie so ein tiefgesprochenes Raw Toonage war. Ich muss mir da nochmal das Intro angucken, aber ich bin ein totaler Intro-Fanatiker. Also wenn Intro richtig geil ist, dann könnte ich mir das immer wieder reinziehen. Und Raw Toonage war auch ein ziemlich gutes Intro. Ja, Steffen. Also, Darkwing Duck oder Raw Toonage? Kannst dir überlegen, wozu du sprichst. Ich bin gespannt auf deine Serie. Guten Morgen, Basti. Ich fahre jetzt gerade gleich zur Arbeit. Ich dachte, die Zeit kann ich mal nutzen und antworte dir. Ich hoffe, das klappt. Mal gucken, ob er AirPods auch meine Stimme nur aufnehmen oder lieber das Auto. naja, gucken wir mal. Ja, Achtung, ein kleiner Warnhinweis vorher. Es wird nerdig. du hast zunächst mal gefragt, was diese Disney Afternoon Kategorisierung eigentlich bedeutet. Hast gesagt, welche Definition für mich da relevant ist. Das ist egal, welche Definition für mich da relevant ist. Es ist eindeutig definiert. Und zwar ist damit ein Cartoon-Block gemeint, der in den USA lief, mal eben nachmittags, so 4 Stunden lang ungefähr, oder 2, da wird es schon wieder schwammig, also ein paar Stunden und jeden Nachmittag in 7 Staffeln, also das ging von den Jahren 1990 bis 1997, ja, und dann liefen halt jeden Werktag jeden Wochentag, ja, unter der Woche, ja. Montag bis Freitag liefen da verschiedene Serien immer nacheinander. Ne? Also da waren halt die DuckTales dabei, da waren dann natürlich die Gummibären dabei, da war auch dein Darkwing Duck dabei, richtig. Bonkers hast du erwähnt, der war auch dabei. Raw Toonage war jetzt nicht dabei, aber Raw Toonage war ja im Grunde eine Serie, aus der dann Bonkers hervorgegangen ist. Also Bonkers war dann quasi ein Spin-off aus Raw Toonage. Wer bei Raw Toonage noch dabei war, fällt mir ein, war das Masupilami. Lustigerweise. Das wir als Comic-Fans ja auch kennen als franco-belgischen Comic. Also Masupilami. Entschuldigung. Ich muss manchmal über das Wort Masupilami. Ist ja in der Serie Spirou und Fantasio das erste Mal aufgetaucht. Franco-Belgische Comic-Serie. Und hatte dann irgendwann seine eigene Comic-Serie und natürlich auch verschiedene Fernsehadaptionen. Nimmt das hier noch auf? Ich muss mal kurz gucken. Ja, sieht gut aus. Genau. Und eine Cartoon-Adaption davon war halt die von Disney. Und das Ganze war so in diesen Raw Toonage-Block eingebettet. Gab es das Masupilami eigentlich auch nochmal alleine dann als Cartoon-Serie von Disney, die Variante? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jedenfalls gab es da noch diesen großen Affen dabei, diesen Maurice. Ja, der hat das immer so komisch betont. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Bei mir ist das so ein bisschen im Hinterkopf drin, wie alles Mögliche unnütze Wissen. Und ja, genau, Raw Tunage hat mir auch gefallen, so als Appetizer quasi für andere Cartoon-Serien, wie eben später dann auch der Solo-Serie von Bonkers. Und die war ja wiederum dann eine, jetzt kommt wieder dieses Nerdwissen, ne? Eine ja, indirekte Fortsetzung von, na, vielleicht kommst du selber drauf, wo hat er denn ermittelt, der listige Lux aus Hollywood? In Toontown. In Toontown verbinden wir ja nicht nur mit diesem Videospiel, diesem Community-Videospiel, das es da mal gab, sondern natürlich vor allem, also ich vor allem, mit dem Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja, tatsächlich kann man bei dieser Solo-Serien-Umsetzung von Bonkers dann bei der Gestaltung der Figur auch deutliche Ähnlichkeiten zu Roger Rabbit erkennen. Das, der sah tatsächlich vorher in der Raw Tunage-Reihe noch ein bisschen anders aus. Geringfügig. Ja, man hat schon erkannt, es ist dieselbe Figur, aber ein bisschen anders. Und in Bonkers hat man ihn tatsächlich optisch noch so ein bisschen angepasst und hingedreht, dass er so ein bisschen Ähnlichkeiten hat zu einem gewissen Roger Rabbit. Warum hat man das Ganze nicht mit Roger Rabbit selbst gemacht? Du kannst dich erinnern, dass in Roger Rabbit, der ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, nach wie vor viele, viele andere Zeichentrickfiguren aufgetaucht sind, die nicht von Disney gestammt haben. Also das heißt, da gab es zum Beispiel ein bis dahin nie gewesen, da gewesen ist, Crossover, zumindest auf Kinoleinwand, zwischen Bugs Bunny und Mickey Mouse zum Beispiel. Oder auch zwischen Daffy Duck und Donald Duck. Ja, die berühmte Bühnenszene, wo sie sich da mit ihren Klavieren bekriegen. Und ja, jede Menge andere Figuren waren in dem Film drin, unter anderem Betty Boop und ja, Schweinchen Dick und natürlich auch viele Goofies. Goofy war auch dabei, viele Disney-Figuren. Und ja, dadurch, dass das so durcheinander gemischt war, war jetzt die rechte Klärung nicht so ganz eindeutig. Zu wem gehört jetzt Roger Rabbit, der Titelheld, dann eigentlich? Ja, weil halt so viele andere Filmfirmen mit dran beteiligt waren an dem Projekt. Jetzt fahre ich ein bisschen schneller. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Sonst muss ich das später nochmal aufnehmen. Ja, deswegen wahrscheinlich hat man dann gesagt, okay, dann nehmen wir hier eine andere Figur. Weil das Konzept ist ja oftmals bei Disney so gewählt worden, dass man sich dann auf frühere Figuren besonnen hat, die man irgendwo schon im Portfolio hat. Dasselbe gab es ja schon mal bei Chip und Chap, Räder des Rechts. Ne? Da hat man ja dasselbe Prinzip. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Muss ich jetzt an der Stelle nicht nochmal aufwärmen. Wer das wissen möchte, kann auch gerne mal in das Video reingucken, was ich da, wo ich auch zu Gast war am Sonntag. Kann man vielleicht sogar mal hier verlinken. Da erzähle ich die Story auch nochmal mit Chip und Chap. Dass die eigentlich auf Bernard und Bianca basieren und so weiter und so fort. Ja. Genau. Ja, wer hat denn Bonkers gesprochen in USA? Ich meine, in Deutschland waren es ja sowieso ganz viele verschiedene Synchronstimmen. Aber sehr viele Disney-Figuren wurden in den USA von einer Synchronlegende gesprochen, nämlich von Jim Cummings. Eben auch Bonkers und auch Darkwing Duck. In meiner persönlichen Lieblings-Disney-Afternoon-Serie, die da ja nun nicht sonderlich schwer zu erraten sein dürfte, Goofy und Max, ist halt auch Jim Cummings dabei, allerdings natürlich nicht als Goofy, sondern als Kater Carlo. Da kann man mal sehen, dass der Mann, da guckt ihr das mal an, da gibt es auch Videos, glaube ich, bei YouTube. Der Mann hat echt viele Stimmen drauf und hat sehr viele Disney-Charaktere gesprochen. Eine echte Legende, Jim Cummings. Und Darkwing Duck hat ja nun war auch eine, kommen wir nochmal kurz dazu, wie ich die Serie einschätzen würde. Also die ist bei mir natürlich auch ganz oben mit dabei in den Top 3, würde ich jetzt mal sagen, von diesem Disney Afternoon-Konzept. Weil, ja doch, Top 3 würde ich schon sagen. Also auf 1 ist Goofy, machen wir es gleich mal fest. Auf Platz 2 ist natürlich DuckTales. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich dieses ganze Trickfilm-Serien-Sucht bei mir mit den DuckTales erst so richtig gefestigt hat. Es war damals natürlich mit dem Disney Club. Da liefen natürlich auch die Gummibären vorher. Die habe ich auch schon geguckt. Aber so richtig gefestigt hat sich das dann erst mit DuckTales. Die Gummibären, die werde ich mir natürlich heute auch wieder angucken. Die gibt es ja auch bei Disney Plus. Bisschen Bammel habe ich davor, wie die Sachen gealtert sind. Aber ich habe jetzt schon ein paar Episoden Goofy und Max geguckt. Gut, die sind noch mal ein bisschen älter. Aber die haben sehr gut funktioniert. Bin ich mal bei den anderen Serien auch gespannt. Oder Quackpack habe ich auch schon geguckt. Was ja dann eine Fortsetzung im Grunde war von DuckTales. Aber ich schweife schon wieder ab. Platz 3 ist dann natürlich Darkwing Duck. Wobei sich die Serie so ein bisschen den Platz 3 teilt mit den Gargoyles. Weil die Gargoyles halt nochmal so eine ganz andere Richtung waren. Ne? Die waren halt deutlich düsterer und ja, erwachsener kann man nicht sagen. Also gut, da war halt dann ernster. Sagen wir es mal so, ernster. Ja? Da war halt kein Slapstick drin. Ja, das war so auch die Zeit, als damals so diese Batman-Animated-Series rauskam. So in dem ungefähren Zeitraum dürfte das gewesen sein. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich meine, dass es so ungefähr war. Der Zeichenstil war auch sehr ähnlich. Also diese ganze Machart. Ja? Also dieses ganze, wir bauen da so eine Riesen-Story auf, was gar nicht so einfach zu verfolgen war damals für uns, weil natürlich auch durcheinander gemischt veröffentlicht wurden, gesendet wurden. Und ja, meine Hoffnung ist ja nun bei Disney Plus, dass ich jetzt einfach mal eine richtige Reihenfolge gucken kann, wobei es da auch schon wieder Stimmen gibt, die laut wurden, dass da einige Serien die Episoden falsch angeordnet haben. Naja, was ein bisschen schade ist. Ob da jetzt Gargoyles mit dabei ist, weiß ich gar nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, dass ich die komplett in einem Stück auch in der richtigen Reihenfolge gucken kann. Ja, also Platz 3 bei mir, Darkwing Duck, eben, weil aus denselben Gründen wie bei dir, ist halt ein Superheld im Entenhausen-Universum quasi, also nicht in Entenhausen, sondern einer Parallelstadt oder Nachbarstadt oder wie auch immer. Und in St. Erpelsburg. Und ich denke, das wird viel zu lang und ich mache zu lange Pausen. Ist mal ein Experiment, ob das auch geht. Also fahren und dabei was aufnehmen. Haben wir ja auch schon gemacht. Aber ja, ich dachte, ich probiere es jetzt mal. Also ganz alleine ist es dann doch schwieriger noch. Naja. Genau. Darkwing Duck hat ja nun in der neuen DuckTales-Serie auch sein Revival bekommen. Und das empfehle ich dir ganz dringend mal zu gucken, weil da wird die Origin von Darkwing Duck im Grunde nachgeholt. weiß gar nicht, gab es in der klassischen Zeichentrickserie gab es damals irgendwie ein Origin, also eine Entstehungsgeschichte. Ich kann mich an den Comic erinnern, da haben sie das so ein bisschen parodiert auf Superman, dass Darkwing Duck und Fiese Duck quasi beide irgendwie aus dem All kommen. Ganz merkwürdig. Also ähnlich wie bei Superman halt, ja. Die Letzten ihres Planeten oder sowas und dann auf der Erde. Also dieser Anspruch war ja nie da, dass Darkwing Duck jetzt irgendwie eine Figur mit übermächtigen oder mit Superkräften ist in dem Sinne, sondern der war ja eher so der Batman auf Schlagsig. Ne? Ja. Ja. Nee, also deswegen, die neue DuckTales-Serie von 2017 ist ja mittlerweile, die ersten beiden Staffeln sind jetzt komplett. Das heißt, die kann man auch bei Disney Plus gucken. Da gibt es, glaube ich, massive Durchwurstelung, was die Episodenreihenfolge angeht. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich dir das mal zu gucken. Gerade diese Darkwing Duck-Folgen, da gibt es in der ersten Staffel gibt es eine Folge mit Cameo, mehr oder weniger. In der zweiten Staffel gibt es dann eine komplette Folge, die sich praktisch um diese neue Origin dreht. Und, kleiner Spoiler, aber kein inhaltlicher Spoiler, ich verrate jetzt nicht wie das erklärt wird oder wie er eingeführt wird, auch die Origin von Fiese Duck. Und dann gibt es nochmal diese letzte Folge oder die letzten beiden Folgen sind das, glaube ich, das ist eine Doppelfolge mit dieser großen Schlacht. Da ist der Darkwing Duck dann natürlich auch dabei. Ja, es gibt eine große Schlacht am Ende der zweiten Staffel von den neuen DuckTales. Ja, und für die Staffel 3 ist ja nun schon länger angekündigt worden, dass da immer mehr Disney Afternoon-Charaktere auch auftreten in dieser neuen DuckTales-Serie. Also neue DuckTales wird zum Disney Afternoon-Universe, könnte man sie nennen. Weil alle möglichen Figuren dann da auftauchen. Also aufgetaucht ist tatsächlich schon in der ersten, also auch in der zweiten Staffel ein gewisser Don Canaille, den wir natürlich aus Captain Baloo kennen. Und angeteasert wurden ja schon unlängst über ein großes Promotion-Plakat diverse andere Figuren. Also zum Beispiel Daisy Duck soll auftauchen. Die hatte ja bei DuckTales zum Beispiel nie einen Auftritt, soweit ich weiß. Aber dann bei Quackpack. Es wird auch eine Episode geben, die Quackpack heißt. Also das heißt, da wird so ein bisschen auch die Lücke geschlossen. Und dann haben wir verschiedene andere angeteaserte Charaktere. Wie zum Beispiel Chip und Chap. Also die Ritter das Recht. Ich nehme auch an, das ganze Team. Müssen wir dann mal gucken. Dann von Captain Balloon und seiner tollkühnen Crew auch noch weitere Charaktere, und zwar Kit Wolkenflitzer und die Molly Cunningham. Allerdings die beiden dann als erwachsene Charaktere. Da bin ich mal gespannt, wie sie das dann irgendwie erklären oder ob das überhaupt erklärt wird. Und Goofy ist auf jeden Fall dabei in seinem Goofy und Max Outfit, also Pullover und also so wie man aus Goofy und Max kennt, aus der Fernsehserie. Ob dann Max auch dabei ist, keine Ahnung. Noch nicht bekannt. Ja, was ist mit den Gummibären? Die Gummibären gab es tatsächlich in einem Cameo in der ersten Staffel schon mal. Gab es so ein Papyrus, das sie gefunden haben, und da wurde von mittelalterlichen Figuren berichtet, die eben sich an einem Zaubersaft quasi gelabt haben. Der Saft hat dann auch in der Episode eine Rolle gespielt. Ja, meine ich zumindest. Ziemlich gestammelt gerade. Ich müsste mir die erste Staffel mal wieder angucken. Neue DuckTales-Reihe macht übrigens sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt auch am Sonntag schon mal gesagt, aber ich wiederhole es jetzt hier noch mal kurz. Die alte DuckTales und die neue, ich kann keinen wahren Favoriten ausmachen. Sind beide gut auf ihre Art. Ich meine, das klassische DuckTales ist halt Kindheit. Das neue DuckTales ist ja, sind wir ja eigentlich überhaupt nicht das Zielpublikum, sondern eben die Kids von heute. Aber wenn du Fan der alten Serie bist, hast du die Möglichkeit, dich drauf einzulassen, auf die neue. Und dann da auch jede Menge eben Referenzen zu entdecken. Auf die alte DuckTales-Serie, aber eben auch auf andere Disney Afternoon-Serien. Und hier schnippelt mir gerade so ein komischer Stuttgarter mit seinem Benz in die Spur rein. Schwein. Naja, gut. Basti, ich glaube, damit habe ich genug geschwafelt. Und ich glaube, damit hätte ich jetzt auch meinen Themenblock weitestgehend abgeschlossen, oder? Oder gibt es noch was du wissen möchtest über die Disney Afternoon-Serien bei Disney Plus? Dann frag mich, ansonsten darfst du gerne dein Thema starten. Bis dann. Mach's gut. Hey Steffen, das klingt doch ganz interessant. Ich entschuldige mich nochmal für die Aufnahme von davor. Ich habe gedacht, Spülmaschine ausräumen und aufnehmen würde gut zusammenpassen. Tut's nicht. Haben wir jetzt gelernt. Interessante Top 3, finde ich super. Ich hatte jetzt am Anfang gedacht, du redest allgemein über Disney Plus und nicht nur über die Nachmittagsserien. Deswegen war ich zwischendurch mal verwirrt. Aber ich habe noch eine Frage. Die Frage bezieht sich darauf, du hast zwischendurch mal erwähnt, dass du in einem Video über Disney, vielleicht auch über Disney Plus gesprochen hast. Du hast aber nicht gesagt, wo genau. Könntest du das nochmal hier ein bisschen promomäßig einbringen, Steffen? Jetzt wäre jetzt die Zeit, um dieses Video zu promoten, bitte. Und du hast mir den Tipp nochmal gegeben, dass es Gargoyles gab. Das stimmt, das habe ich auch mal zwischendurch so ein bisschen geguckt, aber bin ich auch nie dahinter gestiegen. Jetzt weiß ich auch warum, durch eine andere Reihenfolge. Ich war nie der große DuckTales-Fan, muss ich dazu sagen. Ich habe folgende Folgen, die mir am liebsten, die ich am geguckt habe, sind die, wo Donald drin vorkommt, die, wo Krach-Bomb-Ente drin vorkommt. Ja, das ist im Endeffekt das, die mir interessant haben, weil die Konstellation mit den drei Tick-Trick und Track und Onkel Dagobert und Niki und sowas und Quack hat mich nie so gereizt, muss ich zugeben. Aber wenn du sagst, in der neuen Serie, die so ein bisschen als Universumsöffner dient, kommen die vor. Kommt Duck und Duck auch vor. Werde ich mir, glaube ich, die Folgen mal rausnehmen. Denn wir haben ja auch Disney Plus hier. Genau. Und ich muss mir das Intro von Raw Toonage nochmal anschauen. Ich nehme an, wir werden in der nächsten regulären Folge wahrscheinlich mehr über Disney Plus, das Gesamtangebot, sprechen. Und dann haben wir hoffentlich Disney Plus auch endlich mal durch. Aber wie ich dich kenne, Disney Plus wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Es ist im Endeffekt mittlerweile für mich sowas wie die Star Wars News der Woche. nur Spaß. Zu Star Wars kommen wir noch in der nächsten Folge mit The Mandalorian. Da erinnere ich dich auch nochmal an deine Hausaufgabe. Ich habe The Mandalorian geguckt. Du musst noch Picard gucken. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Die Folge habe ich nämlich auch gesehen. Das heißt, wir haben zwei Serienfolgen, die wir beide gesehen haben. Ich bin gespannt auf unser gegenseitiges Urteil, weil es völlig zwei unterschiedliche Universen sind. Ich würde, nachdem du meine Frage zu diesem Video beantwortet hast, dann auch mit meinem Thema anfangen. Steffen, welches Video meinst du? Und zu Disney Plus und die Nachmittagsserien kann ich nur sagen, dass ich mir zwischendurch noch überlegt habe, wie war eigentlich die Reihenfolge damals, die auf Super RTL, wo ich es am meisten konsumiert habe, die Sachen, die aufeinander gefolgt sind. Das war früher ja so ein Heiligtum, dass man gesagt hat, hey, nach Darkwing Duck kommt oder vor Darkwing Duck kommt Captain Baloo und was kam dann und was kam dann? Ich kriege das aber nicht mehr so genau hin. Da müsste ich mal so eine Suche machen mit Wie waren früher die Serien angeordnet? Fand ich früher als Kind total faszinierend, dass das auf das und das gefolgt ist. Tja. Krass, woran man so denkt, ne? Gut, Steffen, ich bin gespannt. Bis später. Hallo Basti. Ja, also jetzt hier noch der kleine Nachtrag. Das Video, in dem ich da zu sehen war, das gab es bei Dein DLRP, dem YouTube-Kanal. Genau, Dein DLRP, alles zusammengeschrieben. Und da gab es halt diesen Marathon. Das war so ein Spendenmarathon. Einfach eine ganz lange Episode ist das. Also ich glaube 4-5 Stunden lang. Und da bin ich dann irgendwo drin zu sehen. Genau, das war das. Ja, da kann man nochmal nachgucken. Ja, ansonsten, ja, ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast mit diesen Reihenfolgen der Cartoons. Das hat sich irgendwie so eingebrannt bei einem, ne? Also das kommt zuerst. Ich habe ja die ganzen Disney-Serien jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen früher entdeckt beim Disney-Club. Ich weiß nicht, sagt dir der Disney-Club noch was? Bist du vielleicht schon zu jung? Da gab es das ja auch alles schon. Ja? Also da gab es auch immer diese ganzen Serien. Dazwischen gab es ja immer die Moderationen und manchmal auch Spiele. Und dann gab es auch mal die kurzen Cartoons von früher zwischendrin. Es war immer so ein ganz, ganz schönes, rundes Gesamtpaket. Ja, so eine Episode. Genau, das noch so als kleiner Nachtrag. Und jetzt gucke ich weiter. Goofy und Max. Dann noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, die bemerkenswert ist. Katakalo ist da ständig falsch gezeichnet oder falsch koloriert vielmehr. Und zwar ist er an Armen und Beinen, wenn man die mal sieht, hautfarben gezeichnet. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Müsst ihr eigentlich da Pelz haben. Später im Goofy-Film, also Goofy Movie ist er dann, ist es dann richtig dargestellt. Ja. Es gibt hier auch ab und an mal Szenen, da ist es dann wieder schwarz, aber das Hautfarben stimmt eigentlich nicht. Ne? Bei Goofy haben sie es größtenteils richtig gemacht. Aber bei Katakalo ist es oft, sehr oft falsch, zumindest in den Episoden, die ich jetzt so gucke, in den ersten. Vielleicht ändert sich das später nochmal. Aber gut, genug Genörde dazu. Machen wir dann auch in der Episode, in der wir uns wieder gegenüber sitzen. Weil da bin ich ganz gern auf Reaktionen gespannt. Wenn man so ein bisschen rumnörden möchte. Okay, also bis dann. Jetzt kannst du dein Thema machen. Hallo Steffen. Da war wieder der große Einatmer zum Anfang. Damit ich mir auch viel Luft verschaffen kann für die Vorstellung meines Themas. Deins war jetzt die Nachmittagsserien bei Disney Plus. Also, das hat sich nach einer Zeit rausgestellt. Ich war am Anfang, habe ich gar nicht so mitbekommen, dass wir uns dann wirklich so ins Detail gegangen sind. Und zum Schluss waren wir dann wirklich sehr, sehr im Detail mit den Farben bei Katakalo. Sehr interessant. Auf was du immer achtest. Jedenfalls, ich will uns mal wieder ein bisschen erwachsener machen. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen genug Disney-Kram gehabt. Das kann ja nicht nur 50% hier über Disney sprechen. Denn ich möchte ein sehr, sehr erwachsenes Thema ansprechen, Steffen. Sehr, sehr erwachsen. Es betrifft in dem Fall unsere Ohren, die wir ja schon mit unserem Podcast der anderen Menschen sehr penetrieren. Es geht natürlich um Hörspiele. Jetzt sagst du natürlich, hast du nicht gerade erwachsen gesagt? Ja, das ist ungefähr wie wenn ich bei anderen Leuten sage Comics. Dann wird auch erstmal gefragt, wie, das gibt's für Erwachsene? Ja, es gibt nicht nur Mickey Mouse und Superman, die wahrscheinlich eher was für kleinere Jungs sind. Oder kleinere Mädchen, da wollen wir ja nicht irgendwie einschränken. Oder kleinere Transgender. Oder keine pansexuelle, keine Ahnung, ist ja scheißegal, sondern das ist analog als Beispiel mit Comics wie bei den Hörspielen. Denn bei den Hörspielen, na, welche Hörspielserie fällt einem als allererstes bei Hörspiele ein? Vor allem Hörspiele, die gefühlt mit Kindern zu tun haben. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Und dann kommen schon die drei Fragezeichen für die etwas herangereifteren Kinder. Wobei es dafür jetzt die Unterteilung die drei Fragezeichen Kids ja mittlerweile gibt. Und ich möchte anfangen, indem ich einfach aus Neugier frage, welche Erfahrung hast du mit Hörspielen gemacht? Was ich immer so klassisch höre von vielen Leuten ist, dass sie mit irgendwelchen John Sinclair Gruselhörspielen oder sowas dann irgendwann auch mal in Kontakt gekommen sind. Aber ich wette, gleich wenn du bei deiner Antwort gegeben hast, dich so mit Empfehlung für Hörspiele zuballern, dass ich einfach hoffe, dass ich mit irgendeines von denen ins Schwarze treffe. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Hörspielen? Kannst du gut zuhören bei sowas? Oder bist du eher so der Typ, sagt, ah nee, ich muss schon was Visuelles vor mir haben? Würde mich mal interessieren. Was denkst du über Hörspiele und hast du Kontakt mit welchen gehabt? Hallo Basti, da war der Schmatz am Anfang. Disney? Auch was für Erwachsene? Ja, Basti, Disney auch was für Erwachsene. Aber da können wir gerne ein anderes Mal drüber reden. Ne? Also, gibt auch Aspekte bei Disney, die was für Erwachsene sind. Nicht sonderlich viel, gebe ich zu. Es ist natürlich das meiste auf Kinder ausgerichtet. Aber wie gesagt, wir sprechen ein anderes Mal drüber. Ich möchte jetzt nicht hier schon wieder reingrätschen mit meinem Disney-Thema. Hörspiele hast du angesprochen. Ja, ich kenne Hörspiele. Ich habe auch als Kind, Jugendlicher Hörspiele gehört. Wenn du jetzt gleich den Titel meines Lieblingshörspiels hörst, wirst du gleich wieder sagen, Disney. Ja, Disney. Und zwar gab es ein Hörspiel zu Goofy, logischerweise. Das nannte sich Sport Goofy. Habe ich mir auch neulich mal wieder angehört. Ich habe es tatsächlich irgendwo auch mal digital gefunden, weil ich habe es auch noch auf MC. Allerdings habe ich Angst, wenn ich die nochmal abspiele, dass die dann eventuell einfach nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich es irgendwo digital gefunden. Aus heutiger Sicht und mit heutigem Wissen muss ich sagen, dass das sehr out of character produziert war. Aber auch da kann man ein anderes Mal drauf eingehen. Da kann ich gerne mal eine Rezi zu machen. Ja, aber natürlich habe ich auch zum Teil über meine Schwester ein paar Hörspiele gehört, hören müssen, hören dürfen, wie auch immer man das auslegt. Da war Benjamin Blümchen dabei, so 2-3 Episoden. Die mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist die mit dem Sitzstreik. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wo sie den Zoo retten wollen und dabei in einen Sitzstreik gehen. Dann Hanni und Nanni geben ein Fest, kommt mir da aus der Erinnerung raus. Ja, Hanni und Nanni, zwei Zwillingsschwestern, ne? Also Zwillingsschwestern, zwei ist gedoppelt, Zwillingsschwestern von Enid Blyton. Ich habe nie richtig erfahren, wie man sie ausspricht, die auch so im Strudel der Abenteuer und so Kinder-Jugendgeschichten gemacht hat. Jedenfalls von ihr stammen diese Geschichten und da gab es auch Hörspiele zu. Dann natürlich jede Menge Märchenhörspiele. Also ich komme ja aus der ehemaligen DDR, da gab es jede Menge so Märchenhörspiele und sowas, also Märchenumsetzungen. Und ja, was fällt mir noch ein? Ja, Disney halt, wie schon eingangs erwähnt, da gab es auch das ein oder andere Hörspiel. Das Dschungelbuch zum Beispiel hatte ich nochmal als Hörspiel. Oder was gab es denn da noch? Ich glaube, das war so ziemlich das Einzige. Also das von Goofy und das von das Dschungelbuch, ja. Ja, es gab bestimmt noch jede Menge mehr. Aber so viel mehr dann auch nicht, weil wir jetzt so viele Hörspiele nicht hatten. Also wie gesagt, und nach der Wende dann hat uns gegen, was heißt wie gesagt, habe ich noch gar nicht erzählt, aber komme ich jetzt kurz nochmal zu, der uns gegenüber hat so ein kleiner Quelle-Laden aufgemacht. Quelle, das Versandhaus, kennst du noch? Und die hatten auch so kleinere Läden in den Städten, also bei uns damals zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Und da konnte man praktisch, wenn man den Katalog hatte und nicht nach Hause bestellen wollte, konnte man das darüber machen und dann da abholen. Ja. Und die haben dann auch nochmal ein Stück weit beraten oder hatten auch schon gewisse Artikel, die es im Quelle-Katalog gab, einfach vorrätig da. Also nicht sonderlich viel. Es war ja immer ein riesen Sortiment, was Quelle hatte, aber so ein bisschen was, das eine oder andere hatten sie dann doch da. Und da waren halt auch immer ein paar Hörspielkassetten dabei, die sie dann günstiger rausgegeben haben. Und da haben wir uns so ein paar gekauft damals. Ja. Ja. Aber was jetzt genau so von Freunde, 3 Fragezeichen, war da glaube ich nie dabei. Also so die 2 typischen, ne, die so ihre beiden Lager haben. Also die waren da glaube ich weniger dabei. Wie gesagt, das, was ich schon erwähnt habe, also so mal der eine oder andere Benjamin Blümchen oder ja, Hanni und Nanni geben ein Fest. Das sind so die Titel, die mir so im Kopf geblieben sind. Heute höre ich relativ wenig Hörspiele, aber es kommt vor, dass ich ab und an mal wieder was höre. Jetzt zum Beispiel werde ich demnächst mal reinhören in einige Sachen, die der liebe, wie heißt er denn jetzt gerade? Oh, ich und Namen. Gerade ist mir der Name wieder entfallen. Gerade habe ich noch an ihn gedacht. Deswegen wollte ich es gerade noch erwähnen. Ah, Himmel hilft. Tommy Krabbeis, jetzt. Der hat ja so ein paar Sachen mit der Bummfilm, die ja auch Hörspiele machen, für Amazon produziert. Und da wollte ich mal so ein paar Sachen reinhören. Ja. Sowas zum Beispiel. Was natürlich auch größtenteils sich an Kinder richtet, aber wenn das gut gemacht ist, ja, höre ich mir auch sowas gerne an. Und Erwachsenenhörspiele müsstest du mir jetzt mal ein paar nennen, wo ich mal reinhören kann. Aber wie gesagt, ich höre ja auch Podcasts, also ich bin dem ganzen Thema nicht unoffen gegenüber. Also wie gesagt, das eine oder andere werde ich mir mal hören, anhören. Und aber jetzt erzähl du doch erstmal, was du so erzählen willst. Ja, Steffen, ich erzähle, was ich zu erzählen habe. Danke für den Hinweis. Auch finde ich interessant, wie deine Genese, so sagt man bei uns auf der Arbeit, das Lieblingswort ist Genese, also wie etwas zustande gekommen ist, habe ich mir mal abgeleitet, weil ich weiß nicht wirklich, was Genese heißt. Ich kenne nur den See Genezareth. Egal. Wie bin ich zu Hörspielen gekommen? Das ist, glaube ich, sowas Schleichendes gewesen, wie im Endeffekt auch bei nachher Comics und Bücher und sowas. Also ich meine, früher als Kind war auf jeden Fall Benjamin Blümchen am Start und Bibi Blocksberg. Habe ich so im Hinterkopf. Und ich habe mich dann weiterentwickelt zu den 3 Fragezeichen irgendwann, die ja am Anfang ja noch relativ, ja wirklich eher für Kinder waren. Mittlerweile kannst du die 3 Fragezeichen folgen. Ist das Stammpublikum ja Leute wie ich, die mit denen alt geworden sind. So sind die Fälle auch ein Ticken, ja, also nicht mehr so kindergeeignet. Deswegen gibt's ja auch die 3 Fragezeichen-Kids. Ich wollte mich ein bisschen auf die Erwachsenenhörspiele konzentrieren, weil da gibt es richtige Perlen, die ich auch nur empfehlen kann. Und ich finde ja auch toll, dass mittlerweile auch in der Podcast-Welt Hörspiele für sich gefunden worden sind. Wenn ich zum Beispiel an die Gästeliste Geisterbahn verweise, die haben bei ihren Live-Veranstaltungen immer Oliver Olli und Oli gemacht, eine 3 Fragezeichen, sagen wir mal, Inspiration. Ich glaube, die haben sogar noch mit Europa, dem Verleger von den 3 Fragezeichen, bestimmt sprechen müssen. Und ich habe letztens auch noch die Sofa-Samurais, hatte ich auch mal empfohlen. Die haben eine Folge gemacht zu Silent Hill, eine meiner Lieblingsspielereien, die sich auch in Hörspielform Qualität ist jetzt hin oder her, aber interessant, die Themen eingeführt haben. Super gemacht, kann ich auch hier nochmal empfehlen. Werde ich vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal empfehlen, weil ja, ist interessant gemacht. Und ich hatte noch ein drittes, ach ja klar, fest und flauschig, die Yoga-Lehrerin. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben die schon während der Corona-Zeit jetzt gerade angefangen, ja, mehrmals zu senden. Und Olli Schulz hat ein Erotik-Mystery Hörspiel, glaube ich, gemacht. Und das wird immer von denen eingesprochen. Und ich denke mir die ganze Zeit immer so, ja, das ist cool, weil das ist ja auch letztlich nichts anderes als ein Hörspiel. Und das ist auch sehr cool gemacht, weil Olli Schulz auch noch ein großer Hörspiel-Fan ist und zwischendurch auch Empfehlungen fallen lässt. Und das heißt, das Thema ist so gerade ein bisschen in Mode gekommen. Finde ich so ein bisschen, weil Hörspiele haben wie Comics zum Beispiel auch mal dieses Problem mit, ja, ist ja was für Kinder. Man kennt Benjamin Blümchen, man kennt Biblox, man kennt vielleicht noch die drei Fragezeichen, man kennt vielleicht TKKG. Und ab dann hört es schon wieder auf. Und mit diesem nostalgischen Blick sieht man dann nicht über den Tellerrand, wo es so viel mehr gibt. Und wie ich zu viel mehr gekommen bin, ist mit einer Firma, ich glaube, die existiert auch noch, jedenfalls der Hörspielautor, der lebt auch noch, doofe Floskel jetzt so, Lausch, Günther Merlau. Hat Lausch Productions damals zu Anfangszeit, die ich jedenfalls mitbekommen habe, hat fantastische Hörspiele, so ist übrigens auch deren Claim, fantastische Hörspiele bei Lausch, gebracht. Und da war für mich so eines der Wegbereiter Kane. Kane ist mit Hollywood-Sprechern besetzt. Ich glaube, die Hauptrolle ist es der Sprecher von Wesley Snipes auf jeden Fall. Kane ist auf jeden Fall eigentlich zum Tode verurteilt, bekommt aber ein Amulett und ist dann sozusagen von einem Dämon besessen und wird irgendwie das Ende der Welt heraufbeschwören. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich kriege es nicht mehr hundertprozentig hin, ist schon was lange her. Aber die Machart ist so geil. Es ist wie eine geiler, langer Hollywood-Film, geiler, langer Action-Horror-Hollywood-Film. Es war so fun, so funky, so fresh und so noch mehr Anglizismen reingeschmissen, dass ich denke, boah, geil, das ist richtig gut. Und er hat noch mehr gemacht, er hat zum Beispiel auch in die Fantasy-Richtung Drist gemacht, den Dunkelelfen, mit der Stimme von einem 24-Schauspieler. Genau, also von die Stimme von der deutschen Version von diesem 24-Hauptdarsteller. Ey, ich hab's im Moment furchtbar mit Namen, es wird nur furchtbarer, Malter Steffen. Und eine Serie, die bis jetzt noch existiert, die aus dieser Merlausch-Hochzeit, wo er noch selber sozusagen ganz viele Hörspiele für sich gemacht hat, ist Die Schwarze Sonne. Die Schwarze Sonne ist wirklich, du kannst nichts anderes machen, du musst nebenher hören, weil Die Schwarze Sonne, wovon handelt Die Schwarze Sonne? Die Schwarze Sonne handelt von, in der ersten Folge noch ganz klassisch, um so ein bisschen Horrorszenario, ein Mann besucht seinen Onkel und verliebt sich da in eine Frau und die wird geopfert einem riesigen weißen Wurm. Baal in dem Fall, glaube ich. Das ist nur die erste Folge. Und jede weitere Folge spinnt zusätzliche Geschichten und Ebenen dazu. Das hat jetzt so viele Ebenen. Ich kann das nur empfehlen, wenn du von Anfang an anfängst. Und dann muss man auch dabei bleiben. Das ist so ein Mystery-Hörspiel, wo einfach sehr viele Zeitebenen mit reinkommen. Also da kann man nicht irgendwas nebenher machen. Ich bin selbst jetzt noch nicht dahinter gekommen. Und dazu kommt dann auch, ich mache jetzt mal mittendrin meine Podcast-Empfehlung, auch wenn ich jetzt schon ein paar weitere genannt habe, für diese Folge. Denn Die Schwarze Sonne wird sehr gut behandelt von die Zeit ist auch der Inhalt.de. Der Podcast davon, der dreht sich um jede Folge von der Sonne und macht das richtig detailliert, so dass man halt ein bisschen mitbekommen kann. Ich würde das als Begleitmaterial immer mit dazu hören. Das ist wie früher, wenn man ein kompliziertes gelbbandiges Klassikerbuch gehabt hat von Ricklam, ist das mit der Schwarzen Sonne auch so. Man sollte nochmal Sekundärliteratur dazu holen, weil es wirklich, also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Lausch hat für mich sozusagen den Weg geebnet, sich auch mehr mit Erwachsenenhörspielen zu beschäftigen. Denn es gibt Genres, die sind super interessant. Also ich bin, wie auch bei Filmen, ich weiß gar nicht, das habe ich vielleicht mal in den Folgen mal erzählt, auch gerne ja so ein Fan von diesen Found-Footage-Sachen. Und das gibt es auch in Hörspielform, aber nur ganz wenig Sachen. Und die beste Serie, die das dazu gibt, ist Mitschnitt. Die kann ich empfehlen, weil die gibt's auf Spotify. Ich würde mich auch freuen, wenn du die anhörst, weil in den letzten Folgen, die wir miteinander verbracht haben, habe ich ja gemerkt, Dark Steffen ist da. Ihn gibt es. Die dunkle Seite von Steffen. Und Mitschnitt funktioniert folgendermaßen. Es gibt keinen Erzähler, sondern es wirkt wie Tonaufnahmen, die mittendrin gemacht wurden. Und eine Folge, die ich ganz gut finde, weil die nur mit zwei Akteuren handelt, ist die im Aufzug. Ne, die sind zwei Leute im Aufzug, ein Mann und eine Frau, und im Laufe der Aufzugfahrt entwickelt sich zwischen den beiden was. Und das ist so spannend, wie das ausgehen wird. Und es wird halt nicht unterbrochen von jemandem, der sowas, der wie bei den drei Fragezeichen oder sonst irgendwo erzählt, was jetzt gerade passiert, sondern man hört nur die reine Tonaufnahme. Davon gibt's noch neben Mitschnitt einmal das Einzelhörspiel, das Lufa-Haus. Das endet, kann ich gar nicht sagen, was da zum Schluss eigentlich passiert. Man sollte aber nicht mit dem Ding einschlafen. Denn das ist das Problem, wenn man damit einschläft, wacht man im schlimmsten Fall in einer Tonaufnahme auf, wo einfach nur Störgeräusche drin sind. Und das ist sehr, sehr gruselig. Schon passiert. Mich würde einfach nur mal interessieren, du hast diese Disney-Erwachsenen-Sachen, also das war wahrscheinlich eher auf Filme und sowas bezogen, aber gibt es irgendwelche Erwachsenen-Hörspiele, wo du selber sagst, die habe ich wahrgenommen? So die Klassiker? Kannst du was mit John Sinclair anfangen? Den ich übrigens nicht so sehr höre, aber das sind so die Dinge, die bei Erwachsenen-Hörspielen gerne bei Leuten so im Hinterkopf sind. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte? Würde mich mal interessieren. Erzähl mal. Ja, hallo Basti. John Sinclair sagt mir natürlich irgendwas, aber habe ich auch nie gehört. Also ja, ich weiß, dass es das gibt, wie das so oft der Fall ist. Man kriegt irgendwas mit, ganz am Rande, aber noch nie was davon gehört. Gab's denn nicht auch Superstar-Heftchen und sowas? Ich glaube schon, ne? Ja. Als Kind, als Jugendlicher haben wir auf einer Klassenfahrt haben wir mal nachts in so ein Hörspiel reingeschaltet. Das war wohl eher für Erwachsene ausgerichtet. Also es gab so gewisse, oder vielleicht gibt es hier auch noch Radiosender, die halt nachts irgendwelche Hörspiele übertragen, die sich dann deutlich an erwachsenes Publikum richten. Also das heißt, das war dann schon eher so Horror, Gespenster, Genre, irgendwas. Ja. Also arschgruselig, so mit Wolfsgeheul und so. Ich habe da nur noch Fragmente an Erinnerung dran. Aber ich weiß, dass wir da mal irgendwas reingehört haben und das war jetzt nicht gerade beruhigend für den nächtlichen Schlaf. aber wenn wir einmal bei Radiosendern sind, da gibt es ja auch viele Hörspiele, die sich vielleicht auch eher an Erwachsene richten oder an junge Erwachsene. Wie zum Beispiel habe ich tatsächlich vor einiger Zeit mal was gehört, und zwar vom SRF, vom Schweizer Rundfunk. Und zwar das Hörspiel, die Hörspielumsetzung zu dem Comic Don John, falls dir das was sagt. Also Don John, da geht es ja um diese Ente, diesen Herbert heißt er, glaube ich. Ich gucke gerade nochmal. Ja, genau, die Ente Herbert. Und die muss sich halt in diesem Don John, in dieser Festung behaupten und dort gewisse Abenteuer erleben, also gegen Monster kämpfen und weiteres in diese Richtung. Und da gibt es ganz zwei Staffeln von. Die erste war halt so erfolgreich, dass sie eine zweite hinterher gemacht haben. Und das Ganze gibt es als Hörspiel auch zum Download als Podcast in komplett zwei Staffeln. Ja. Kann man sich also auch ganz bequem auf dem Podcatcher ziehen und dann halt online oder offline hören, wie man das gerne macht. Das kann ich mal so als Tipp geben. Wäre dann vielleicht auch gleichzeitig meine Podcast-Empfehlung für diese Episode. Passt ja dann thematisch dazu. Ne? Genau. Das ist mein Tipp. Don John. Hört euch das mal an. Geht so, wie gesagt, in diese Fantasy-Richtung. Nimmt das Ganze so ein bisschen aufs Korn. Wie gesagt, es gibt eine Comicvorlage dazu. Die kann man sich eventuell auch mal angucken. Und ja, ansonsten, wie gesagt, dieses Hörspiel anhören kostet nichts beim SRF. Sind diese eigentlich, ja, das ist vielleicht so das, was ich dazu empfehlen kann. Wobei ich da jetzt auch sagen würde, dass es nicht unbedingt nur für Erwachsene ist, sondern vielleicht auch schon für Jugendliche. Aber ja, ich müsste erstmal gucken, was dann, du hast ja so ein bisschen was empfohlen. Da müsste ich mir mal was anhören von diesen Erwachsenen-Hörspielen, bevor ich da dann was empfehlen kann. So lange gibt es von mir dann halt Don John als Hörspiel. Jo, bis dann, Basti. Hallo, Steffen. Ja, das ist ja eine super Empfehlung, die finde ich echt gut, weil ich mag auch den Don John-Comic sehr gerne. Davon habe ich ein paar Ausgaben. Super. Ich muss mir im Nachgang nochmal den Link schicken, weil ich bin, ne, ich vergesse was natürlich. Du kennst mich, mein Gedächtnis. Ich habe gemerkt, dass ich ein richtig allgemeines Thema aufgemacht habe. Ich glaube, so wäre es dir gegangen, wenn du bei Disney Plus nur bei Disney Plus geblieben wärst und dich nicht bei auf die Nachmittagshörspiele eingekesselt hat. Deswegen habe ich mir überlegt, ich komme langsam zum Ende und werde in nächster Zeit einfach meine Podcast-Empfehlung so ein bisschen in Hörspiel-Empfehlung umwandeln, weil es super tolle Hörspiele gibt. Ich meine, jetzt vor kurzem ist das Hörspiel von Olli Schulz bei Fest und Flauschig, die Yogalehrerin, zu Ende gegangen. Auch da nochmal, hört euch Fest und Flauschig an, ein sehr lustiges, selbstgemachtes Hörspiel von Olli Schulz mit bekannten Stimmen. Ich will dann einfach nur mal, um den Leuten sozusagen einen guten Eintritt zu geben, Hörspiele empfehlen, wo ich sage, vielleicht kann ich da zwei verschiedene Geschmäcker ansprechen, weil ich glaube, es ist schon unterschiedlich, wie man das hört, weil ein Hörbuch, das ist ja eine Stimme und mich schläfert sie, wie gesagt, ein, andere finden das total cool. Es gibt halt Hörspiele, also ich habe die drei auch schon, glaube ich, erwähnt, aber ich möchte sie nochmal extra erwähnen, um Leuten nochmal den Hinweis zu geben, was für Hörspiele sie sich anhören sollten. Also, erste Empfehlung war Kane. Kane, C-A-I-N-E. Kann man, glaube ich, auf Spotify mal nicht hören, müsstest du nochmal nachschauen. Ist eine Variante des reißerischen, ich sag jetzt mal, Hollywood-Blockbuster-Hörspiels mit krassen Sprechern, der Sprecher von Wesley Snipes als die Hauptrolle davon. Schimpfworte werden gebraucht und ja, es ist höchst fiktional, es hat was mit Dämonen zu tun und das Ende der Welt und ach, super. Das ist sozusagen eines meiner Lieblings dieser Blockbuster-Hörspiele von früher gewesen. Das zweite Hörspiel habe ich, glaube ich, hier noch nicht erwähnt. Werde ich ganz kurz anreißen. Basiert auf einem Buch, nämlich Blackout von Mark Ellsberg. Da geht es darum, was passiert eigentlich, wenn auf der ganzen Welt der Strom ausfällt. Und ich sag mal so, ich glaube, wenn der Strom ausfällt, ist es nochmal eine Ecke härter als Corona. Ich möchte dazu nochmal sagen, dass es jetzt, das nach meinem Empfinden klingt das von diesem Hörspiel her so. Aber man hat schon das Gefühl, dass der Autor sich richtig krass rein recherchiert hat. Bei diesem Hörspiel ist es so, es gibt sehr viel Erzählerpart, der auch gerne mal indirekt wiedergibt, was so gesagt worden ist. Aber es gibt auch genug Dialoge, so großer Mischmasch, also etwas, wo ich mich auch erstmal dran gewöhnen musste. Ich habe nämlich am Anfang Angst, wenn der Erzähler so überbordend ist, dass es mir dann zu viel von der direkten Spannung wegnimmt. Hier, also dieses Blackout ist eher für Leute, was die vielleicht ein bisschen mehr Realismus dabei haben wollen, aber trotzdem eine gute Geschichte, weil die Geschichten, die zu diesem Blackout erzählt werden, sind sehr gut gemacht. Das Hörspiel kriegt man bei Audible. Und das dritte Hörspiel gibt's wieder auf Spotify. Das habe ich auch zwischendurch erwähnt. Mitschnitt ist eine Reihe von, es gibt leider nur 4 Folgen, in denen es gar keinen Erzähler gibt, in denen getan wird, als wäre es ein Tondokument. Dazu gehört auch das Lufa-Haus, also das gehört jetzt nicht zur Mitschnittreihe, das gehört auch dazu. Da geht es darum, dass Leute Geisterjäger spielen in einem, also Geisterjäger ist ein bisschen, also ein ominösen Phänomen in einem verwunschenen Haus nachgehen. Jetzt hat es mal so zusammengefasst. Wer auf Audible was suchen möchte, der kann sich mal Der Prinzessin anhören. Ist auch sehr witzig. Was heißt sehr witzig? Sehr spannend. Da geht's nämlich um vorrangig erstmal um seinen Sohn, der seine Eltern zu Hause empfängt. Auch etwas, was in Corona-Zeiten ja weniger vorkommt. Und wie das ausgeht, dazu will ich gar nicht erst großartig spoilern, sondern einfach hört euch Der Prinzessin an. Ist von Iva Leon Menger, der auch sehr viele gute Hörspiele gemacht hat. Also meine drei, die ich jetzt genannt hatte, Kane, Blackout und Mitschnitt, stehen für drei verschiedene Ansätze, wie man anfangen könnte, wenn man vielleicht, bei mir kommt es so ein bisschen auf an, wie viel Erzähler ist da. Und wer was Klassisches mag, den kann ich einfach wirklich nur die drei Fragezeichen empfehlen, alte wie neue Folgen. Da gibt's immer qualitative Unterschiede. Ich bin da jetzt nicht so der Hardliner, der sagt, die früheren waren alle gut. Wer sich verarsche Sachen von den drei Fragezeichen anhören will, hört sich die Ferienbande an. Eine wunderbare Parodie auf alle Detektivhörspiele, die es gibt. Und ja, so, das war jetzt ziemlich viel auf einmal an Empfehlungen in der Nutshell. Ich habe gedacht, ich breche das jetzt mal runter für die nächsten Folgen, Steffen, in denen ich dann vielleicht mal mehr über einzelne Hörspiele erzähle in meiner Hörspielempfehlung, weil das war etwas, was ich ja in letzter Zeit wieder mehr gehört habe und versuche auch wieder mehr zu hören, weil irgendwann ist das Labern zwischen zwei Leuten ja dann auch irgendwann mal anstrengend. Und das sagt der Typ, der mit einem anderen in einem Laber-Podcast ist. Gut. Steffen, ich bin jetzt einfach mal so dreist und würde die Episode so ein bisschen abschließen. Wenn du noch was hast, dann schmeiß mir ein Tordokument hinterher. Und ich bin froh, dass diese kleinen Häppchen hier ganz gut funktioniert mit zwei Themen. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Da habe ich nämlich auch schon direkt ein Thema, was dann ein bisschen persönlicher ist. Ich sag schon mal Tschüss. Und wenn von Steffen jetzt hier noch was kommt, dann von ihm natürlich auch. Ansonsten bis zur nächsten Häppchen, Etage, Häppchen-Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss. Hallo, Basti. Einen kleinen Tipp hätte ich noch. Das würde ich ganz gerne empfehlen, ohne dass ich es gehört habe, aber es geht ja um Erwachsenenhörspiele. Und zwar hat das der Europa-Hörspielverlag, der sich sonst immer auf ein Kinderprogramm spezialisiert hat, jetzt ein Hörspiel rausgebracht, das sich an Erwachsene richtet. Das Ganze heißt Vidan, also V-I-D-A-N. Und das Ganze ist auch über Spotify zu hören. Ja. Ist auch die erste Staffel erschienen. Das ist noch so als kleiner Tipp von mir zu dem ganzen Thema. Passt gerade dazu. Ich habe das jetzt nur zufällig irgendwo mitbekommen, dass es das gibt. Ich habe auch nur mal ganz kurz reingehört, die ersten paar Minuten, und das klingt mir sehr hochwertig produziert. Das vielleicht noch so als Hinweis. Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.